Kapitel 11 113a Bericht des britischen Geschäftsträgers Sir Ogilvy Forbes vom 28. August 1936 an Lord Halifax über angebliche deutsche militärische Pläne. Aus DBFP BD 7 Nummer 437 Nach Konsultation mit dem Militärattaché übersende ich anbei eine Information, die militärisch von Wert sein kann. 2. Oranienburg ist Hauptquartier von General Göring und der Luftwaffe. Göring wohne gegenwärtig in einem Zug, der in der Nähe der unterirdischen Luftschutzräume des Oberkommandos der Luftwaffe geschoben worden sei. Im Laufe der Aussprache habe Göring gesagt, dass im Ruhrgebiet mehr Fliegerabwehrkanonen stünden als in ganz Großbritannien. 3. Der Berichterstatter stellte fest, dass er den Schlachtplan für den Einsatz an der polnischen Front gesehen habe. Er sei zwar nicht bereit gewesen, Einzelheiten über das, was er gesehen habe, zu liefern, aber er habe gesagt, dass Warschau von Ostpreußen aus in nördlicher Richtung und von der Westslowakei in nordöstlicher Richtung angegriffen werde, wobei das stark befestigte und verminte Gebiet von Katowice vermieden würde. Pommern und, unleserlich, würden Defensivfront sein. Er habe Schlesien nicht erwähnt. Göring habe Verachtung der militärischen Fähigkeiten von Marschall R.Y.D.Z. Smiglei bekundet, den er mehr als Künstler als Soldat ansehe, 114 Telegramm von Lord Halifax an die britischen Botschafter in Washington, Paris, Warschau und Rom vom 28. August 2018 Uhr aus DBFP 7 Nummer 431. Es folgt der Hauptinhalt der Antwort SMR auf Herrn Hitlers Mitteilung vom 25. August. 1. Die Regierung seiner Majestät erwidert den Wunsch des Kanzlers nach anglo-deutscher Verständigung. 2. Die Botschaft des Kanzlers behandelt zwei Gruppen von Fragen: a. Angelegenheiten, die zwischen Deutschland und Polen streitig sind, b. endgültige Beziehungen zwischen Deutschland und Großbritannien. 3. Die Regierung seiner Majestät ist bereit, Fragen, die seitens des Kanzlers angeführt werden, zu diskutieren, wenn die deutsch-polnischen Differenzen friedvoll geordnet sind. 4. Die Regierung seiner Majestät stimmt zu, dass eine deutsch-polnische Beilegung erst notwendig ist, aber alles hängt von der Art der Beilegung und der Methode, durch welche sie erreicht werden soll, ab. Der Kanzler sagt nichts zu diesen beiden Punkten, und eine Verständigung in beiden ist für weiteren Fortschritt erforderlich. 5. Die Regierung seiner Majestät beabsichtigt, ihre Verpflichtungen gegenüber Polen einzuhalten und würde für keinen Vorteil zugunsten Großbritanniens einer 230-Verständigung zustimmen, die die polnische Unabhängigkeit aufs Spiel setzen könnte. Die Regierung seiner Majestät ist der Ansicht, dass die deutsch-polnischen Differenzen auf einer Basis vernünftig gelöst werden könnten, die Polens wesentliche Interessen schützt. Aber man sollte von vornherein erkennen, dass jegliche Abmachung durch andere Mächte garantiert würden. Die Regierung seiner Majestät wäre bereit, an einer solchen Garantie teilzunehmen und sie ist der Ansicht, dass der nächste Schritt direkte deutsch-polnische Verhandlungen auf obiger Basis sein sollten. Die Regierung seiner Majestät hat Vorstellungen bei der polnischen Regierung unternommen, dass diese einer Bereitschaft, Diskussionen auf dieser Basis zu beginnen, Ausdruck verleihen sollte und hoffe, dass Deutschland ein Gleiches tun wird. 6. Die Regierung seiner Majestät stimme zu, dass die Hauptgefahren der deutsch-polnischen Lage die Berichte über die Behandlung der Minoritäten seien. Die augenblickliche Spannung, die Grenzzwischenfälle und hetzerische Propaganda sind eine Gefährdung des Friedens. Wichtig sei, dass Zwischenfälle unterdrückt werden, um ohne Provokationen auf beiden Seiten Zeit zur Überprüfung der Möglichkeiten einer Verständigung zu gewinnen. Die Regierung seiner Majestät vertraue darauf, dass die polnische wie auch die deutsche Regierung für diese Überlegungen aufgeschlossen sind. 7. Dass die Regierung seiner Majestät gewissenhaft zu ihren Verpflichtungen gegenüber Polen steht, bedeutet nicht, dass sie ihren Einfluss verweigere, ein Erreichen einer Lösung, die Deutschland und Polen angenehm ist, zu unterstützen. 8. Wenn eine Beilegung erreicht wird, sind Möglichkeiten praktischer Maßnahmen zur Umschaltung der Kriegsvorbereitungen in normalen friedlichen Handel gegeben. Der Hinweis in der Botschaft des Kanzlers auf eine Begrenzung der Kriegsrüstung wurde notiert. 10. Der Misserfolg, eine gerechte Beilegung des deutsch-polnischen Konfliktes zu erreichen, würde die Hoffnungen einer anglo-deutschen Verständigung ruinieren und kann zum Kriege führen mit ungewohnten Leiden und Verlusten für viele Länder. 231-115 Antwort Memorandum der britischen Regierung. Am 28. August um 22.30 Uhr Adolf Hitler durch Botschafter Henderson übergeben. Laut DBFP BD 7, Nummer 426 um 18 Uhr vom Foreign Office der britischen Botschaft telegrafisch übermittelt, aus BBB Nummer 74 seiner Majestät Regierung hat die ihr vom Herrn deutschen Reichskanzler durch den britischen Botschafter übermittelte Botschaft empfangen und hat dieselbe mit der ihr gebührenden Sorgfalt geprüft. 1. Seiner Majestät Regierung hat den von Herrn Reichskanzler zum Ausdruck gebrachten Wunsch, dass Freundschaft die Grundlage der Beziehungen zwischen Deutschland und dem britischen Imperium bilden möge, zur Kenntnis genommen, und sie teilt diesen Wunsch voll und ganz. Auch sie glaubt wie der Herr Reichskanzler, dass, wenn eine vollständige und dauernde Verständigung zwischen diesen zwei Nationen hergestellt werden könnte, es beiden Völkern unermesslichen Segen bringen würde. 2. Die Botschaft des Herrn Reichskanzlers behandelt zwei Gruppen von Fragen diejenigen, die gegenwärtig Gegenstand von Differenzen zwischen Deutschland und Polen sind, und diejenigen, die die endgültigen Beziehungen zwischen Deutschland und Großbritannien berühren. Im Zusammenhang mit diesen zuletzt genannten Fragen ersieht seiner Majestät Regierung, dass der Herr Reichskanzler gewisse Vorschläge angedeutet hat, die er unter einer Bedingung der britischen Regierung zur Herbeiführung einer allgemeinen Verständigung zu unterbreiten bereit sein würde. Diese Vorschläge sind naturgemäß in sehr allgemeiner Form gehalten und würden eine genauere Definierung erfordern, aber seiner Majestät Regierung ist voll und ganz bereit, sie mit einigen Zusätzen als Gegenstand von Unterhaltungen anzunehmen, und sie würde bereit sein, wenn die Streitfragen zwischen Deutschland und Polen auf friedlichem Wege beigelegt werden, sobald wie möglich diesbezügliche Besprechungen einzuleiten mit dem aufrichtigen Wunsche, zu einer Verständigung zu gelangen. Dritter. Die Bedingung, die der Herr Reichskanzler festlegt, ist, dass eine Lösung der zwischen Deutschland und Polen bestehenden Differenzen vorangehen muss. In dieser Beziehung ist seiner Majestät Regierung vollkommen gleicher Ansicht. Alles hängt jedoch ab von der Lösung und von der Methode, die zur Erzielung derselben angewandt wird. Zu diesen Punkten, deren Wichtigkeit dem Herrn Reichskanzler gegenwärtig sein wird, ist in seiner Botschaft nichts gesagt, und seiner Majestät Regierung fühlt sich gezwungen, darauf hinzuweisen, dass eine Verständigung bezüglich dieser beiden Punkte für die Erzielung eines weiteren Fortschrittes unbedingt notwendig ist. Die deutsche Regierung wird sich dessen bewusst sein, dass seiner Majestät Regierung gegenüber Polen Verpflichtungen hat, die sie binden und die einzulösen sie beabsichtigt. Sie könnte nicht wegen irgendeines Großbritannien angebotenen Vorteils einer Lösung zustimmen, die die Unabhängigkeit eines Staates gefährden würde, dem sie ihre Garantie gegeben hat. 232 Vierter. Nach Ansicht seiner Majestät Regierung könnte und sollte eine vernünftige Lösung der Differenzen zwischen Deutschland und Polen auf dem Wege der Vereinbarung zwischen den beiden Nationen erzielt werden auf einer Grundlage, die die Sicherstellung der wesentlichen Interessen Polens einbeziehen würde, und seiner Majestät Regierung erinnert sich, dass der Herr Reichskanzler in seiner Rede am 28. April die Wichtigkeit dieser Interessen für Polen anerkannt hat. Wie jedoch der britische Premierminister in seinem Schreiben vom 22. August an den Reichskanzler zum Ausdruck brachte, ist es nach Ansicht seiner Majestät Regierung unerlässlich für den Erfolg der Besprechungen, die der Vereinbarung vorangehen würden, dass es im Voraus feststünde, dass ein zu erzielendes Abkommen von anderen Mächten garantiert werden würde. Seiner Majestät Regierung würde bereit sein, wenn der Wunsch dazu ausgesprochen werden sollte, zu der wirksamen Durchführung einer solchen Garantie beizutragen. Nach Ansicht seiner Regierung folgt hieraus, dass als nächster Schritt direkte Verhandlungen zwischen der deutschen und polnischen Regierung eingeleitet werden sollten auf einer Grundlage, die die oben erwähnten Grundsätze einschließen würde, nämlich die Sicherstellung der unentbehrlichen Interessen Polens und die Sicherstellung des Abkommens durch eine internationale Garantie. Seiner Majestät Regierung hat bereits eine definitive Zusicherung von der polnischen Regierung erhalten, dass diese bereit ist, auf dieser Grundlage in Besprechungen einzutreten, und seiner Majestät Regierung hofft, dass die deutsche Regierung ihrerseits ebenfalls bereit sein würde, einem solchen Verfahren zuzustimmen. Wenn, wie seiner Majestät Regierung hofft, solche Besprechungen zu einer Vereinbarung führen würden, so wäre der Weg offen für Besprechungen über jene breitere und umfassendere Verständigung zwischen Großbritannien und Deutschland, die beide Nationen erstreben. Fünfter. Seiner Majestät Regierung stimmt mit dem Herrn Reichskanzler darin überein, dass eine der hauptsächlichsten Gefahren in der zwischen Deutschland und Polen bestehenden Lage in Berichten über die Behandlung der Minderheiten ihren Ursprung hat. Der gegenwärtige Spannungszustand, zusammen mit den begleitenden Grenzzwischenfällen, Berichten über Misshandlungen und der aufreizenden Propaganda ist eine ständige Gefahr für den Frieden. Es ist offensichtlich eine Frage äußerster Dringlichkeit, dass alle Zwischenfälle dieser Art unverzüglich und mit fester Hand unterdrückt werden, und dass die Verbreitung unbestätigter Gerüchte verhindert wird, um eine Frist zu erlangen, in der ohne Provokation auf beiden Seiten eine eingehende Prüfung der Möglichkeiten einer Lösung unternommen werden könnte. Seiner Majestät Regierung ist überzeugt, dass beide beteiligten Regierungen sich dieser Erwägung völlig bewusst sind. Sechster. Seiner Majestät Regierung hat ihre Haltung gegenüber den besonderen zwischen Deutschland und Polen strittigen Angelegenheiten erschöpfend zum Ausdruck gebracht. Sie vertraut darauf, dass der Herr Reichskanzler nicht glauben wird, dass seiner Majestät Regierung, weil sie ihre Verpflichtung gegenüber Polen genau nimmt, aus diesem Grunde nicht bestrebt ist, ihren ganzen Einfluss für das Zustandekommen einer sowohl Deutschland wie Polen befriedigenden Lösung einzusetzen. 233, dass eine solche Lösung erzielt werden sollte, erscheint seiner Majestät Regierung als unbedingt notwendig, nicht nur aus Gründen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Lösung selbst entstehen, sondern auch wegen der umfassenderen Erwägungen, von denen der Herr Reichskanzler mit solcher Überzeugung gesprochen hat. Siebter. Es ist unnötig, in der vorliegenden Antwort die Vorteile einer friedlichen Lösung hervorzuheben gegenüber einem Entschluss, die in Frage kommenden Probleme mit Waffengewalt zu lösen. Die Folgen eines Entschlusses, Gewalt zu gebrauchen, sind in dem Schreiben des Premierministers vom 22. August an den Herrn Reichskanzler klar dargelegt worden, und seiner Majestät Regierung zweifelt nicht daran, dass diese Folgen vom Herrn Reichskanzler genauso klar erkannt werden wie von seiner Majestät Regierung selbstständig. Andererseits glaubt seine Majestät Regierung, indem sie mit Interesse den in der Botschaft des Herrn Reichskanzlers enthaltenen Hinweis auf eine Begrenzung der Rüstungen zur Kenntnis nimmt, dass, wenn eine friedliche Lösung erreicht werden kann, die Unterstützung der Welt zuversichtlich vorausgesetzt werden könnte für praktische Maßnahmen, die es ermöglichen würden, den Übergang von einer Vorbereitung zum Kriege auf eine normale Tätigkeit friedlichen Handelns sicher und reibungslos durchzuführen. 8. Eine gerechte Lösung dieser zwischen Deutschland und Polen bestehenden Fragen kann den Weg zum Weltfriede öffnen. Das Ausbleiben einer solchen Lösung würde die Hoffnung auf eine bessere Verständigung zwischen Deutschland und Großbritannien zerschlagen, würde die beiden Nationen in Konflikt bringen und könnte sehr wohl die gesamte Welt in den Krieg stürzen. Ein solches Ergebnis wäre eine Katastrophe ohne Beispiel in der Geschichte. 116 Deutscher Bericht über die Unterredung Adolf Hitlers mit Botschafter Henderson am 28. August 1939 Adab BD 7 Nummer 384. Der britische Botschafter überreichte das in der Anlage beigefügte Memorandum der britischen Regierung. Nachdem der Führer von der in deutscher Sprache beigefügten Übersetzung Kenntnis genommen hatte, erläuterte Henderson die einzelnen Punkte noch einmal mündlich, ohne dem Inhalt wesentlich Neues hinzuzufügen. Er betonte noch einmal, dass es völlig abwegig sei zu glauben, dass die englische Regierung darauf ausgehe, Deutschland vernichten zu wollen. England wolle durchaus Deutschland seine Lebensrechte zubilligen, aber es hätte nun einmal Polen sein Wort gegeben und könne nicht wortbrüchig werden. Das englische Volk und besonders Herr Chamberlain wünschten eine Verständigung mit Deutschland, brauchten allerdings bei der Durchführung dieser Absicht die Mitwirkung Deutschlands, das versuchen müsste, sich mit den Polen auf friedlichen Wege zu einigen. Der Führer erwiderte, dass er durchaus bereit gewesen sei, die schwebenden Fragen mit der polnischen Regierung auf einer sehr vernünftigen Grundlage zu regeln. Dieser Versuch ist an dem Verhalten der Polen gescheitert, vor allem deswegen, weil sie 234 sich im Schutze der englischen Garantie sicher fühlen und nun mit ihrer slawischen Mentalität herausfordernd und unverschämt würden. Jetzt hätten sich die Dinge so weit zugespitzt, dass täglich neue Zwischenfälle und neue Gewalttaten gegenüber den Volksdeutschen geschehen. Der Führer führte dann einzelne Beispiele von Erschießungen und Misshandlungen Deutscher in Polen an. Als er in diesem Zusammenhang bemerkte, dass England dies gleichgültig sei, erwiderte Henderson, der die Bemerkung missverständlich auf sich selbst bezogen hatte, in äußerster Erregung, dass man ihm so etwas nicht sagen dürfe, wo er sich, solange er den Posten in Berlin bekleide, und vor allen Dingen in der jüngsten Zeit, mit äußerster Kraft darum bemüht hätte, Krieg und Blutvergießen zu verhindern. Die Wahl zwischen Krieg und Frieden läge nun beim Führer. Der Führer erwiderte, dass dies keine richtige Darstellung der Lage sei, und erklärte, dass die Wahl für ihn darin bestehe, die Rechte des deutschen Volkes entweder zu verteidigen oder um den Preis einer Einigung mit England aufzugeben. Das sei für ihn keine Wahl, sondern er habe die Pflicht, für die Rechte des deutschen Volkes einzutreten. Außerdem müsse es sich eine Großmacht wie Deutschland verbitten, auf eine Stufe mit einem Land wie Polen gestellt zu werden. Ebenso beleidigend sei die frühere Alternative im Fall der Tschechei für Deutschland gewesen, wo England ebenfalls von sich aus die Alternative aufgestellt hätte, entweder Deutschland oder die Tschechei als Freund zu besitzen. Etwas derartiges könne sich Deutschland nicht bieten lassen. Bei der Verabschiedung brachte der Führer in einem längeren Überblick über den Verlauf seiner Einigungsbemühungen mit England noch einmal mit eindringlichsten Worten seinen Wunsch zum Ausdruck, mit England zusammenzugehen. Diesen Wunsch habe er stets und immer vor Augen gehabt und sich um seine Durchführung bemüht. Immer wieder habe ihn England zurückgestoßen und ihn so gegen seinen Willen zu Verbindungen mit anderen gebracht, die seinen ursprünglichen Absichten nicht entsprochen hätten. Auch jetzt wolle er noch mit England gehen und er gebe der ernsten Hoffnung Ausdruck, dass England diese letzte Chance nicht verpassen werde. Getz. Schmidt, Gesandter 117a. 1. Bericht des Botschafters Henderson über seine Unterredung mit Adolf Hitler am 28.08.1939 aus Michael Freund Geschichte des 2. Weltkrieges in Dokumenten BD. 3 Dag. Nummer 116 AS 312 F. Bei meiner Unterredung an diesem Abend war Herr Hitler völlig ruhig, aber auch völlig unnachgiebig in seinen mündlichen Erklärungen. Er forderte den ganzen Korridor und Grenzberichtigungen in Schlesien. Auf der anderen Seite versprach er, der Not seiner Majestät Regierung eine sorgfältige Prüfung zuteilwerden und mir seine schriftliche Antwort morgen zukommen zu lassen. Ich sagte ihm, dass er zwischen Mäßigung und Verständigung mit England einerseits oder mit Gewaltanwendung gegen Polen andererseits zu wählen habe. 235 117b Bericht des britischen Botschafters Sir Neville Henderson an Lord Halifax über seine Unterredung mit Adolf Hitler am 28. August aus DBFP 7 Nummer 455, eintreffend in London am 29. August 2:35 vormittags. Ich sah den Kanzler um 22:30 heute Abend zugegen, auch Dr. Schmidt. Die Unterredung dauerte 1x/Stunde. Herr V. Ribbentrop war Zweiter. Herr Hitler begann, die deutsche Übersetzung zu lesen. Als er fertig war, sagte ich wünschte gewisse Bemerkungen zu machen nach Notizen, die ich gemacht hätte in den Unterredungen mit dem Premierminister und dem Staatssekretär für Auswärtige Angelegenheiten. Erstens wünsche ich zu sagen, dass wir es in England als absurd ansehen, dass von der deutschen Regierung angenommen würde, dass Großbritannien die Zertrümmerung Deutschlands als feststehende Politik betrachtete. Wir hielten es nicht für viel weniger erstaunlich, dass irgendjemand in Deutschland einen Augenblick lang bezweifelte, dass wir nicht für die Polen kämpfen würden, wenn seine Unabhängigkeit oder vitale Interessen bedroht würden. 4.3. Unser Wort wäre unser Wort, und wir hätten es und würden es nie brechen. Hitler wünschte Britanniens Freundschaft. Welchen Wert würde er auf unsere Freundschaft legen, wenn wir mit Untreue gegen einen Freund beginnen? Was auch immer einige Leute sagen möchten, das britische Volk wünsche aufrichtig eine Verständigung mit Deutschland und niemand mehr als der Premierminister. Heute stände die ganze britische Öffentlichkeit hinter diesem. Die kürzliche Abstimmung im Unterhaus wäre ein unmissverständlicher Beweis für diese Tatsache. Der Premierminister könnte seine Politik einer Verständigung durchführen, wenn, aber nur, wenn Herr Hitler bereit wäre, mitzuwirken. Es läge absolut keine Wahrheit in der manchmal in Deutschland gehegten Vorstellung, dass das britische Kabinett uneins oder das Land nicht einmütig sei. Es sei es jetzt oder nie, und es beruhte auf Herrn Hitler. Wenn er bereit sei, diese Verständigung zu opfern, um Krieg zu führen oder maßlos Forderungen an Polen zu stellen, läge die Verantwortlichkeit bei ihm. Wir bieten Freundschaft an, aber nur auf der Basis einer friedlichen und frei ausgehandelten Lösung der polnischen Frage. 5. Herr Hitler erwiderte, dass er gern verhandeln würde, wenn eine polnische Regierung da wäre, die bereit wäre, vernünftig zu sein und welche wirklich das Land kontrolliere. Er ließ sich aus über Missetaten der Polen, bezog sich auf seinen vergangenen März, sagte, dass es nicht wiederholt werden großartiges Angebot vom könnte und versicherte, dass nichts anderes als die Rückkehr Danzigs und des Gain-Korridors ihn zufriedenstellen würde, zusammen mit einer Berichtigung in Sennschlesien, wo 90% der Bevölkerung in der Nachkriegsstimmung für Deutschland gestimmt hätten, wo aber als Ergebnis des Haller-Korfanty-Handstreichs das, was die von Polen erlaubt worden wäre. Abstimmungskommission bewilligt hatte, trotzdem 6. Ich sagte Herrn Hitler, dass er wählen müsse zwischen England und Polen. Wenn er unmäßige Forderungen aufstellte, wäre keine Hoffnung auf eine friedliche Lösung. Der Korridor wäre fast ganz von Polen bewohnt. Herr Hitler unterbrach mich hier mit der Bemerkung, dies wäre nur deshalb wahr, weil 1 Million Deutsche 236 seit dem Kriege aus diesem Bezirk ausgetrieben worden wäre. Ich sagte ihm wieder, die Wahl läge bei ihm. Er hätte einen Korridor durch den Korridor im März vorgeschlagen, und ich müsste ihm ehrlich sagen, dass etwas mehr als dies keine Hoffnung auf Annahme haben würde. Ich bat ihn sehr ernst, zu überlegen, bevor er seinen Preis erhöhe. Er sagte, sein ursprüngliches Angebot wäre verächtlich abgeschlagen worden und er wollte es nicht wieder machen. Ich bemerkte, dass es in der Form eines Diktates gemacht worden sei, und darin läge die ganze Differenz. 7. Herr Hitler fuhr fort geltend zu machen, dass Polen nie vernünftig sein könnte, es hätte England und Frankreich hinter sie und bildete sich ein, dass es, auch wenn es geschlagen würde, zu guter Letzt dank ihrer Hilfe mehr wiedergewinnen würde, als es verlieren könnte. Er sprach davon, Polen zu vernichten. Ich sagte, das erinnerte mich an ähnliche Reden im vergangenen Jahr über die Vernichtung der Tschechen. Er erwiderte, dass wir nicht imstande wären, Polen zu veranlassen, vernünftig zu sein. Ich sagte, es wäre gerade darauf zurückzuführen, dass wir uns der Erfahrung der Tschechoslowakei erinnerten im Vorjahre, dass wir zögerten, Polen heute zu weit zu drängen. Nichtsdestoweniger behielten wir uns das Recht vor, uns unser eigenes Urteil zu bilden in Bezug darauf, was vernünftig und was es nicht wäre, soweit Polen und Deutschland in Betracht kämen. Wir hielten uns die Hände frei in dieser Hinsicht. 8. Im Allgemeinen fuhr Hitler fort, immer wieder auf Polen zurückzukommen, und ich fuhr gerade so hartnäckig fort, Herrn Hitler zu sagen, dass er zu wählen hätte zwischen die Freundschaft mit England, die wir ihm anbieten, und übermäßigen Forderungen an Polen, die alle Hoffnung auf britische Freundschaft ein Ende setzen würde. Wenn wir zu einer Verständigung kommen sollten, würde es Opfer unsererseits nach sich ziehen. Wenn er nicht bereit sei, seinerseits Opfer zu bringen, wäre nichts zu machen. Hitler sagte, dass er die Forderungen seines Volkes zu befriedigen hätte, seine Armee wäre bereit und kampfbegierig, sein Volk stände geeinigt hinter ihm, und er könne eine weitere Misshandlung Deutscher in Polen nicht dulden und so weiter 9. Es ist unnötig, die Einzelheiten einer langen und ernsten Unterredung festzuhalten, in deren Verlauf der einzige Anlass, bei dem Hitler überhaupt erregt war, der war, als ich bemerkte, dass es nicht eine Frage um Danzig und den Korridor wäre, sondern eine solche unserer Entschlossenheit, Gewalt mit Gewalt zu begegnen. Dies rief eine Tirade herein über das Erjenland, Österreich und Sudeten und ihre friedliche Wiederwerbung durch Deutschland. Er grollte auch meinen Bezugnahmen auf den 15. März. 10. Am Ende stellte ich ihm zwei direkte Fragen. War er gewillt, direkt mit den Polen zu verhandeln, und war er bereit, die Frage eines Bevölkerungsaustausches zu erörtern? Er antwortete bejahend, was das Letztere betrifft. Obgleich ich keinen Zweifel habe, dass er gleichzeitig an eine Grenzberichtigung dachte. Was das Erstere betrifft, sagte er könnte mir keine Antwort geben, bis er die Erwiderung seiner Majestät Regierung sorgfältig studiert hätte. In dieser Verbindung wandte er sich an Herrn V. Ribbentrop und sagte, wir müssen Feldmarschall Göring auffordern, es mit uns zu erörtern. 23711. Ich wiederholte ihm sehr feierlich den Kernpunkt des ganzen Gespräches, nämlich dass es bei ihm liege, ob er eine einseitige Lösung bevorzuge, welche Krieg in Bezug auf Polen oder britische Freundschaft bedeute. Wenn er bereit sei, den Preis zu bezahlen für die letztere durch eine großzügige Geste, was Polen betrifft, so könnte er auf einen Schlag die ganze öffentliche Meinung nicht nur in England, sondern in der ganzen Welt ändern. Ich hinterließ keinen Zweifel bei ihm, welches die Alternative wäre, auch disputierte er den Punkt nicht. 12. Am Ende fragte mich Herr V. Ribbentrop, ob ich garantieren könnte, dass der Premierminister das Land mit sich reißen könnte zu einer Politik der Freundschaft mit Deutschland. Ich sagte, es sei kein möglicher Zweifel vorhanden, dass er es könnte und wollte, vorausgesetzt, dass Deutschland mit ihm zusammenarbeitete. Herr Hitler fragte, ob England gewillt sei, ein Bündnis mit Deutschland anzunehmen. Ich sagte, ich persönlich schlösse eine solche Möglichkeit nicht aus, vorausgesetzt, dass die Entwicklung der Ereignisse sie rechtfertigten. 13. Unterhaltung wurde in einer ganz friedlichen Atmosphäre geführt, trotz absoluter Festigkeit auf beiden Seiten. Hitlers allgemeine Haltung war, dass er mir keine wirkliche Antwort geben könne, bis er sorgfältig die Antwort SMR studiert hätte. Er sagte, dass er mir eine schriftliche Erwiderung morgen, Dienstag, geben wollte. Ich sagte ihm, dass ich sie erwarten würde, wäre aber ganz vorbereitet zu warten. Hitlers Antwort war, dass keine Zeit vorhanden wäre zu warten. 14. Ich schnitt die Frage eines Waffenstillstandes nicht an. Ich werde diesen Punkt morgen aufwerfen, wenn seine Antwort irgendwelchen wirklichen Anlass zur Hoffnung bietet, dass er bereit ist, den Krieg aufzugeben um der britischen Verständigung willen. 117c Brief des britischen Botschafters Sir N. Henderson an Lord Halifax vom 29. August 1939 über seine Unterredung mit Adolf Hitler am 28. August 1939 aus DBFP BD. 7 Nummer 501 am Ich war kaum erst in die Botschaft gekommen und begann etwas zur Nacht zu essen, als ich eine Nachricht erhielt, dass Hitler mich um 22 Uhr zu sehen wünschte. Ich sandte eine Nachricht zurück und schlug 22 Uhr und 30 Minuten vor, um mir Zeit zu lassen, eine deutsche Übersetzung der Erklärung der Regierung Ihrer Majestät zu beschaffen. Um 22 Uhr und 30 Minuten, gestärkt durch eine halbe Flasche Champagner, fuhr ich die Wilhelmstraße hinunter zum Haupteingang der Reichskanzlei. Viele Leute warteten vor der Botschaft und eine beträchtliche Menschenmenge vor der Kanzlei. Keine Feindseligkeit, soweit ich sehen konnte, vollkommene Ruhe, vielleicht Unbehagen. Ich wurde durch eine Ehrenwache in ganzer Stärke empfangen, so, als ob ich mein Beglaubigungsschreiben überreichen würde. Ich wurde sofort hineingeleitet, Ribbentrop erwartete mich und der unvermeidliche Dr. Schmidt. Der Kanzler sah gut aus, war vollkommen ruhig und normal. Kein Feuerwerk oder Wortschwall irgendwelcher Art. Er wandte sich öfters zu Ribbentrop zur Bestätigung, als er es vergangenen Freitag getan hat und ersterer war ein bisschen, wenn Audi nicht 238 viel mitteilsamer. Hitler zeigte keine Bewegung, als er den deutschen Text las, ich gab Ribbentrop den englischen, als er mit dem Lesen fertig war, gab er ihn ohne Kommentar an Ribbentrop und ich ging weg. Mein Telegramm von gestern Nacht gibt Ihnen den ganzen Inhalt, obgleich noch andere Punkte vorliegen, die ich zu gegebener Zeit in Erinnerung bringen werde. Was er betonte war, dass er nicht bluffe und dass man einen großen Irrtum begehen würde anzunehmen, dass er es tue. Ich sagte, dass ich es nur zu gut wisse und dass wir auch nicht blufften. Hitlers Antwort war, dass er dies ebenso voll erkenne. Ein anderer Punkt waren Kolonien und eine Frage, weshalb wir nicht auf einmal etwas anbieten könnten, als Beweis unserer guten Absichten. Ich bemerkte, dass es wesentlich leichter wäre, etwas von England in einer guten Atmosphäre zu erhalten als in einer schlechten. Ich erinnerte ihn an mein Gespräch mit ihm im März vergangenen Jahres und seine Weigerung, die Frage damals zu besprechen, weil, wie ich sagte, er fürchtete, dass wir das Kolonialproblem als Hebel zur Verhinderung der Verwirklichung der deutschen Einheit in Europa verwenden würden. Er gab zu, dass dies tatsächlich sein Empfinden gewesen sei, aber ich warf ein, dass meine Demarche im vergangenen Jahr klar darauf hingewiesen habe, dass wir uns im gegebenen Augenblick bereit fänden, die Kolonien zu besprechen. Das beste Zeichen trotz seines Bestehens auf dem ganzen Korridor und die Hinweise auf Grenzberichtigungen in Schlesien war seine wiederholte Bemerkung, dass er zuerst unsere Antwort sorgfältig studieren müsse sowie seine Bemerkung, Göring zu rufen, dass er sie auch bespreche. Sie können wohl glauben, dass ich mehr sagte, als ich sollte, wäre ich nur in der Lage gewesen, jedes Wort sorgfältig abzu. Zum Beispiel bezog ich mich auf den Durchgang über den Korridor wegen als gangbaren Vorschlag anstatt der Kritik gegen ihn im vergangenen April. Aber glauben Sie mir, es ist ein absolutes Minimum. Ich habe einige Hoffnungen, dass Hitlers Antwort nicht allzu unvernünftig sein wird. Er wird wahrscheinlich zu viel verlangen, ebenso wie Polen zu wenig anbieten wird. Am Ende, wenn wir Deutschland gegenüber fest bleiben, haben wir den Polen gegenüber nicht weniger fest zu sein. Die Franzosen, Amerikaner und Italiener, die letzteren auf Anweisung Czarnys, waren an meiner Türschwelle, bis ich zurückkam, aber keine Spur vom polnischen Botschafter, trotz der Tatsache, dass ich mit ihm auf ganz gutem Fuß stehe. Polen hat auch seine Pflicht, zum Weltfriede beizutragen, und es ist weit mehr in seinem eigenen Interesse gelegen als in dem irgendjemand anderem, so gründlich als es ihm nur möglich ist, alle möglichen Reibungsursachen in Zukunft zwischen ihm und seinem mächtigen Nachbarn wegzuräumen. Bitte bleiben Sie hier auch stark. Hitlers Antwort, wie ich immer noch hoffe, dass es der Fall sein wird, ein Wenn-Maschenloch für einen friedlichen Ausweg offen lässt. Jedenfalls tat ich mein Bestes. Die allgemeine Atmosphäre war ganz freundlich, selbst bei Ribbentrop. Ich halte nicht viel von meiner Beweisführung oder meinen diplomatischen Fähigkeiten, aber ich erhielt ein unverlangtes Zeugnis bei meinem Weggang. Meissner und Dr. Schmidt begleiteten mich, und der Letztere, ein ehrlicher Mann und warmer Verteidiger des Friedens, sagte, sie waren ganz wunderbar. Stern, als ich mich bei meiner eigenen Unzulänglichkeit niedergeschlagen fühlte, wurde ich schließlich durch diese unparteiische deutsche Ansicht mit Beifall bedacht. 239 Ein anderer Punkt war bei unserer Unterredung Hitlers Beharren auf dem Wert der deutschen Freundschaft für England. Ich sagte ihm, dass, während wir dies vollkommen anerkennen, wir doch nicht weniger von dem Wert der englischen Freundschaft Deutschland gegenüber überzeugt seien. Hitler stimmte bei und fügte hinzu, dass dies der Hauptgrund, nämlich die Interessengemeinschaft zugunsten einer englisch-deutschen Verständigung sei. Jedenfalls ist alles, was man tun kann, die deutsche Antwort abzuwarten. Meiner Ansicht nach sollte Beck hierher kommen, wenn Hitler direkten Verhandlungen zustimmt. Wir haben wie gewöhnlich bei den Deutschen jegliche Vorarbeit geleistet. Nun ist es an den Franzosen, dieselbe bei den Polen zu tun. Wenn wir es den Letzteren gestatten, immerfort von ihrer Eigenliebe, ihrem Ansehen und vom Anzeichen des Schwachwerdens zu sprechen, werden wir bei der Verantwortung für die Katastrophe nicht ohne Schuld sein. Wenn uns Hitlers Antwort nur das nötige Maschenloch gibt, die Lage Polens und auch unsere wird entschieden besser sein, wenn eine international garantierte Bereinigung erreicht werden könnte. Der Wert jedes diplomatischen Sieges wäre für Polen genau gleich 0117 d. Ergänzender Bericht Hendüssens über seine Unterredung mit Adolf Hitler am 28. August 1939 aus Michael Freund Geschichte des 2. Weltkrieges in Dokumenten BD. 3 Dag. Nummer 116 CS 316 F. Das folgende sind zusätzliche Punkte in Ergänzung meines vorherigen Berichtes. Herr Hitler betonte, dass er nicht bluffe und dass man einen großen Irrtum begehe, wenn man glaube, dass er es tue. Ich erwiderte, dass mir diese Tatsache vollkommen bewusst sei und dass auch wir nicht blufften. Herr Hitler sagte, er begreife vollkommen, dass dem so wäre. Als Antwort auf eine Andeutung seinerseits, dass Großbritannien etwas zugleich als Beweis seiner guten Absichten in der Frage der Kolonien bieten könnte, antwortete ich, dass Zugeständnisse in einer guten Atmosphäre leichter wären als in einer schlechten und dass seiner Majestät Regierung durch meine Unterredung mit ihm im März vorigen Jahres gezeigt habe, dass sie im Prinzip bereit wäre, die Kolonialfrage zur rechten Zeit zu erörtern. Nach meiner Absicht ist es im Interesse Polens, soweit als möglich alle möglichen Ursachen für die Reibungen in der Zukunft zwischen sich selbst und seinem mächtigen Nachbarn zu beseitigen. Im Falle direkter Verhandlungen zwischen Polen und Deutschland ist es nach meiner Meinung die Sache der französischen Regierung, allen möglichen Druck auf Polen auszuüben, genauso wie wir es im Falle Deutschland getan haben, eine vernünftige Haltung einzunehmen. Die Fragen eines übersteigerten Prestiges und der Eigenliebe auf der Seite Polens dürfen nicht einer auf fairem Wege ausgehandelten, auf einer internationalen Garantie gegründeten Regelung im Wege stehen. Diplomatische Siege durch Polen haben noch nie zu friedlichen und dauerhaften Beziehungen zwischen Deutschland und Polen geführt. Das Obige hängt natürlich davon ab, dass die Antwort Herrn Hitlers Aussichten auf eine Regelung durch Verhandlungen eröffnet. 240118 Bericht des britischen Botschafters Lorraine an Lord Halifax vom 28.08.1939 aus DBFP 7 Nummer 432. Folgende Informationen sind mir aus zuverlässiger zweiter Hand von einer italienischen Quelle zugegangen, die jede Möglichkeit hat, unterrichtet zu sein. 1. Heute Morgen wies Alfieri die Herausgeber der italienischen Nachmittagspresse an, so zu tun, als ob man es mit den Deutschen hielte. 2. Die spanischen Phalangisten üben stärksten Druck auf Mussolini aus, im Kriegsfälle neutral zu bleiben. 3. In den Schlussphasen der Verhandlungen Graf Czarnöz mit Herrn V. Ribbentrop über italienisch-deutsches Bündnis weigert sich Mussolini, die Unterzeichnung zu autorisieren, wenn die Deutschen nicht einer Geheimklausel zustimmten, dahingehend, dass das Bündnis null und nichtig werde, falls binnen 4 Jahren nach Unterzeichnis ein deutsches Vorgehen eine Situation erzeugt, die zum Kriege führte und dass Mussolini damit Erfolg hatte. 4. Es ist die Finanz- und Industriegruppe Volpi, die Mussolini in die Arme Deutschlands getrieben hat, wobei sie sich privater Erpressung bediente. 5. Mussolini hat sich jetzt isoliert und hat der Name ist nicht leserlich, und Muti, zwei seiner zähesten und fanatisch ergebensten Anhänger aus der ersten Zeit des Fascismus, wieder nach Rom zurückgeholt, um ihn gegen ein Attentat zu schützen. Er fürchtet einen Anschlag von Seiten der Volpi-Gruppe, die jetzt bestürzt ist, dass er jetzt an der Seite Deutschlands kämpfen will und darauf besteht, dass er dies tun muss. 6. Graf Czarnöz hat seit dem Tode seines Vaters, der mit der Volpi-Gruppe ein Herz und eine Seele war, alle Verbindungen mit letzterer abgebrochen und steht jetzt fest und treu zu Seiten Mussolinis. In einem weiteren Telegramm bemerkt er zu diesem Bericht, ich meine, 1 ist eine Tatsache und 2 wahrscheinlich. B, was 3 betrifft, so war ich bereits seit einiger Zeit der Meinung, es gäbe eine unveröffentlichte Klausel des italienisch-deutschen Vertrages, die Signor Mussolini eine Art Bremse in die Hand gäbe. C. Die Punkte 4 und 5 kann ich nicht auf ihren Wahrheitsgehalt nachprüfen, aber sie könnten einigermaßen zutreffen. Die Punkt 6 mag wahrscheinlich zutreffend sein. Ich habe Ihnen Kraft-Channels Frontwechsel bereits gemeldet. DBFP 7 Nummer 433, 120 Telefongespräch des britischen Botschafters KNARD am 29. August, 20 Uhr, mit Lord Halifax betreffend die polnische Mobilmachung aus DBFP 7 Nummer 482. Dem Minister für Auswärtige Angelegenheiten gegenüber hob ich in möglichst starken Ausdrücken die ernste Auswirkung hervor, welche eine Generalmobil 241 Machung der polnischen Armee auf die schließlichen Anstrengungen der Regierung Ihrer Majestät haben dürfte, die sie zum Schutze Europas übernimmt. Herr Hitler könnte dies als einen Akt der Herausforderung seitens Polens benutzen und seine Haltung vollkommen ändern können, wenn er zu einer Annahme UNCRÖ-Vorschläge neigen könnte. Zweiter. Ich meinte, dass die Aktion der polnischen Regierung beim Beschluss einer Generalmobilmachung, ohne die Regierung seiner Majestät zu Rate zu ziehen, dahingehend ausgelegt werden könnte, dass keine Rücksichtnahme auf die Bemühungen, die von uns unternommen werden, geübt wird, was äußerst unglückliche Rückwirkungen auf die Zusammenarbeit unserer zwei Länder haben könnte, welche bisher durch derart großen Geist des Verstehens gekennzeichnet gewesen ist. Dritter. Herr Beck sagte, dass die durch Deutschland ergriffenen militärischen Maßnahmen derart seien, dass es für Polen wesentlich geworden sei, vollkommen vorbereitet zu sein, um einem sofortigen Angriff zu begegnen, wenn die Generalmobilmachung um 4 Stunden zum Beispiel verzögert worden sei, würde es weiter 24 Stunden bedürfen, bevor sie in Kraft gesetzt werden könnte. Auf jeden Fall war es nun zu spät, die Mobilisierungsbefehle zurückzuziehen. Er fragte mich, ob die Regierung Ihrer Majestät die Verantwortung dafür übernehmen würde, der polnischen Regierung zu raten, keine Maßnahme zu ergreifen, die für die Sicherheit Polens wesentlich sei und dadurch seine Existenz aufs Spiel zu setzen. Vierter. Ich schlug sodann vor, dass, während diese Maßnahmen in Kraft gesetzt würden, sie nicht veröffentlicht werden sollten, keinesfalls bis nicht eine schließliche Antwort von Herrn Hitler eingetroffen sei. Herr Beck sagte, dass dies unmöglich sei, weil eine Generalmobilmachung nicht ohne öffentlichen Aushang durchgeführt werden könnte. Fünfter. Schließlich drückte er tiefes Bedauern aus angesichts der ausgezeichneten Beziehungen, die er bisher zwischen unseren zwei Regierungen erzielt hatte und zwischen ihm und mir persönlich. Er sollte mich zwingen, meiner Regierung mitzuteilen, dass er nichts tun könnte, um meiner ernsten Vorstellung entgegenzukommen. Sechster. General Carton de Wiart hat den Stabschef aufgesucht, welcher gesagt hatte, dass nicht mehr Männer aufgerufen werden können ohne vorhergehende Generalmobilmachung und dass angesichts der gegenwärtigen Lage die Behörden es nicht als gerechtfertigt ansehen, sie zu verschieben. 121 Auszug aus der Rede des Premierministers Chamberlain am 29. August 1939 im Unterhaus BBB Nummer 77 tun, etwas möchte ich in diesem Augenblick hinsichtlich der Presse sagen. Ich halte es für nötig, der Presse noch einmal dringend nahezulegen, äußerste Zurückhaltung zu beobachten zu einer Zeit, wo wenige gedankenlose Worte in einer vielleicht gar nicht besonders wichtigen Serie die gesamten Anstrengungen der Regierung zur Herbeiführung einer Befriedigung durchaus möglich ist, dass ein paar 242 die Ende-Lösung zum Scheitern bringen können. Ich habe gehört, dass ein Bericht, der sich als wörtliche Beschreibung der Mitteilung der britischen Regierung an Herrn Hitler gibt, gestern Nacht oder heute Morgen in ein anderes Land telegrafiert wurde. Ein solcher Bericht kann bloß von A bis Z eine Erfindung sein. Es ist, wie ich denke, sehr bedauerlich, dass Journalisten in Ausübung ihres Berufes solche Verantwortung auf sich zu nehmen wagen, Verantwortungen, die nicht nur sie selbst, sondern auch die Einwohner vielleicht aller Länder der Welt berühren. Flugzeug aus Berlin an, und wir erfuhren von ihm, dass man in Berlin seine Rückkehr am gleichen Tage nicht für nötig halte, da die deutsche Regierung sehr darauf bedacht sei, dass wir der Mitteilung, die er uns zu machen hatte, sorgfältige Aufmerksamkeit widmen sollten. Dementsprechend verwendeten wir den ganzen Samstag und den Sonntagmorgen auf eine sehr sorgfältige, erschöpfende und gründliche Betrachtung des vom britischen Botschafter überbrachten Dokumentes, sowie der Antwort, die wir zurücksenden wollten, und unsere endgültige Erwiderung wurde vom Botschafter gestern Nachmittag mitgenommen, als er nach am Samstag kam Sir Neville Henderson kurz vor dem Lunch in Berlin zurückflog, um sie dem Kanzler gestern Nacht zu übergeben. Diese Behauptung stimmt nicht, denn Henderson hatte die Not nicht dabei, sondern sie wurde nach seiner Rückreise um 18 Uhr an die britische Botschaft telegrafiert. DV. Herr Hitler war bemüht, seiner Majestät Regierung seinen Wunsch nach einer englisch-deutschen Verständigung von umfassender und bleibender Natur eindringlich klar zu machen. Andererseits ließ er seiner Majestät Wir haben klar Regierung durchaus nicht im Zweifel über seine Anschauungen hinsichtlich der Dringlichkeit einer Regelung der deutsch-polnischen Frage gemacht, dass unsere Verpflichtungen gegenüber Polen, die durch das am 25. August, also am letzten Freitag, unterzeichnete Abkommen in dauerhafte Form gebracht worden sind, erfüllt werden sollen. Das Haus wird sich daran erinnern, dass die Regierung mehr als einmal öffentlich erklärt hat, dass die deutsch-polnischen Differenzen eine Lösung mit friedlichen Mitteln finden sollten. In diesem Augenblick ist die Lage so, dass wir auf Herrn Hitlers Antwort auf unsere Mitteilung warten. Es hängt von der Art dieser Antwort ab, ob noch mehr Zeit auf die Ergründung der Situation verwendet werden kann und auf den Einsatz so vieler Kräfte, die für den Frieden arbeiten. Eine Wartezeit dieser Art ist oft sehr aufreibend, aber nichts, denke ich, kann bemerkenswerter sein als die Ruhe, die die Haltung des ganzen britischen Volkes auszeichnet. Es scheint mir, dass es für diese Haltung zwei Gründe gibt. Der erste liegt darin, dass keiner von uns darüber im Zweifel ist, wo unsere Pflicht liegt. Es gibt keine Meinungsverschiedenheit und es gibt keine Abschwächung unserer Entschlossenheit. Der zweite Grund hinter uns liegt in unserem Vertrauen darauf, dass wir für jede Eventualität bereit sind. Um zuerst von der aktiven Landesverteidigung zu sprechen, so ist die Luftverteidigung Großbritanniens in den Zustand unverzüglicher Bereitschaft GE gesetzt worden. Die Bodenflugabwehr ist in Stellung und mit den Einheiten der territorialen Flugabwehr bemannt worden. Die regulären Schwadronen der Königlichen Luftwaffe sind auf Kriegsstärke gebracht worden durch Hinzufügung der nötigen Reservisten, einschließlich eines Teils der freiwilligen Reserve. Die Kampf 243 und Erkundungsschwadronen der Hilfsluftwaffe sind aufgeboten und stehen bereit, und die Ballonsperre ist in Stellung. Das Beobachterkorps ist an seinen Posten, und überhaupt ist das gesamte Warnsystem Tag und Nacht zu sofortiger Wirksamkeit bereit. Die Küstenverteidigungen sind in Bereitschaft, man hat sie mit den Küstenverteidigungseinheiten der territorialen Armee bemannt. Es sind auch Anstalten getroffen worden für den Schutz einer sehr großen Zahl wichtiger Punkte, deren Sicherheit für den nationalen kriegerischen Einsatz unerlässlich ist. Diese Aufgabe wurde den nationalen Verteidigungskompanien, der Miliz und den Einheiten der Territorialarmee übertragen. Eine Reihe anderer Maßnahmen wurden während der letzten Woche getroffen, um unsere Bereitschaft zur See zu steigern. Ich brauche nicht auf alle Einzelheiten einzugehen, aber die für die verschiedenen Handelshäfen verantwortlichen Marineoffiziere sind ernannt worden und haben ihren Dienst aufgenommen, und die Flottenhäfen und Stützpunkte sind in vorgerückten Bereitschaftszustand gesetzt worden. Wie die ehrenwerten Mitglieder wissen werden, hat die Admiralität die Kontrolle der Handelsschifffahrt übernommen mit den durch das Notermächtigungsgesetz ihr übertragenen Vollmachten, und schriftliche Weisungen sind schon an die Handelsschifffahrt auf verschiedenen Seewegen ausgegeben worden. Eine beträchtliche Reihe von Bewegungen von Einheiten der Landstreitkräfte sind im Mutterland und in Übersee ausgeführt worden. Diese Bewegungen sind ein Teil eines im Voraus ausgearbeiteten Planes, wonach zur Sicherung eines erhöhten Bereitschaftszustandes eine Anzahl Einheiten wenn möglich vor dem Kriegsausbruch sich nach ihren Kriegsstandorten zu begeben haben. Die regionalen Organisationen der Zivilverteidigung sind in Kriegszustand gesetzt worden. Regionalkommissare und ihre Stäbe sind an ihren Kriegsstandorten. Ich habe eine Anzahl Beispiele für Schritte angegeben, die über die bereits in Wirkung gesetzten Maßnahmen hinausgehen. Eine umfassende und andauernde Aufsicht wird über den gesamten Bereich unserer Verteidigungsvorbereitungen ausgeübt, und vorbereitende Maßnahmen werden getroffen, um sicherzustellen, dass weitere vorbeugende Maßnahmen, sofern sie für nötig befunden werden sollten, so rasch wie möglich in Kraft treten können. Die von mir dem Hause genannten Beispiele sind bloß Belege für den allgemeinen Bereitschaftszustand, von dem das Haus und das Land unterrichtet sind. Ich denke, dass sie das völlige Fehlen von Angst und natürlich von heftiger Erregung rechtfertigen und teilweise erklären. Man sagt, das britische Volk sei zuweilen langsam in seinen Entschlüssen, aber nachdem es sie einmal gefasst habe, lasse es nicht so leicht wieder locker. Noch ist die Entscheidung über Krieg oder Frieden nicht gefallen, und wir wollen noch im auf Frieden hoffen und für den Frieden arbeiten, aber wir werden um kein mehr Jota in unserer Entschlossenheit nachlassen, an der Bahn, die wir für uns selbst vorbestimmt haben, festzuhalten. 122 Protokoll von Sir Evans Etteart an Lord Halifax mit einem Kommentar zu Absatz 12 des Briefes von Botschafter Henderson an Lord Halifax vom 28. August aus DBFP 7 Nummer 455. Sir Henderson scheint seine Unterredung mit Hitler sehr gut geführt zu haben, 244 mit einer Ausnahme. Diese Ausnahme ist die Antwort auf Hitlers Frage, ob England gewillt sein würde, ein Bündnis mit Deutschland einzugehen. Sir Henderson sagte, persönlich gesprochen schlösse er eine solche Möglichkeit nicht aus, vorausgesetzt, die Entwicklung der Ereignisse rechtfertige es. Dies, denke ich, ist in der Tat sehr gefährlich. Es ist die dritte deutsche Bezugnahme, die ich gesehen habe, auf eine solche Möglichkeit. Es ist natürlich nicht praktische Politik. Da ist der ganze Unterschied in der Welt zwischen einem Bündnis und einem Vertrag, um Hitlers eigene Worte zu gebrauchen. Wenn wir noch mehr von diesen Versuchen gestatten, uns auf solch gefährlichen Boden zu ziehen, wenn wir die Deutschen mit uns dasselbe Spiel treiben lassen, wie wir mit ihnen spielen im Hinblick auf den russisch-deutschen Pakt. Wenn die Deutschen klug genug wären, durchsickern zu lassen, dass diese Frage dem britischen Botschafter gestellt worden ist und dass er sie mit den Ausdrücken beantwortet hätte, die er verwendet hat, glaube ich, müssen wir einer großen Entrüstung und Argwohn in diesem Land entgegensehen, und vor allem würde ein großer Verlust an Vertrauen und Vorwürfe der Treulosigkeit in Frankreich, der Türkei, Polen, Rumänien, Griechenland und so weiter eintreten. Ich glaube, Sir Henderson sollte Instruktionen erhalten, dieses Thema gänzlich zu meiden oder wenn es wieder angesnitten wird von den Deutschen, es in ganz anderen Ausdrücken zu beantworten. Tatsächlich kann es unter gar keinen Umständen überhaupt in Frage kommen innerhalb absehbarer Zeit. Ein Bündnis bedeutet ein Militärbündnis, wenn es überhaupt etwas bedeutet. Und gegen wen sollten wir uns verbünden mit einem solchen Paar wie dem jetzigen Regime in Deutschland? Die bloße Andeutung würde uns in den Vereinigten Staaten ruinieren. Ein Vertrag, Ja. Ein Bündnis? Nein. Auch nur mit einer solchen Vorstellung zu spielen würde bedeuten, nur einmal Deutschlands äußerste Ziele aus der Sicht zu verlieren, Weihe einbeziehen, ob jetzt oder später die Zerstörung Polens in seiner jetzigen Gestalt, ganz abgesehen von der Tatsache, dass Hitlers Absicht immer nur ist, Europa zu beherrschen, ein Prozess, in dem die ZER-Störung Polens nur der nächste Schritt ist, um so die beherrschende Macht der Welt zu werden. Dies kann nur erreicht werden durch die eventuelle Zerstörung des Bittischen Reichs. Ich hoffe ernstlich, dass wir uns sehr streng darauf beschränken, um die nächste Ehe zu biegen, wenn wir es können, ohne jede Illusion, sogar wenn es uns gelingt, dass wir nicht eine weitere entgegenstehende Ehe im nächsten Jahr finden werden. Lord Halifax bemerkte, es liegt Stärke in Sir Vincitiats Protokoll und ich denke, wie wir es auch tun, dass wir Sir Henderson in Besitz unserer Ansicht setzen können, damit er vollauf begreife, wie schlammig der Boden ist. 123 dem Bittischen Botshafter am 29. August 1939 übergebene Antwort des deutschen Reichskanzlers an die Bittishi-Regierung aus DWB 2 Nummer 464. Der Königlich Bittishi Botshafter in Berlin hat der Königlich Bittischen Regierung Anregungen übermittelt, die ich vorschlagen zu müssen glaubte, um 245 erster dem Willen der Reichsregierung nach einer aufrichtigen deutsch-englischen Verständigung, Zusammenarbeit und Freundschaft noch einmal Ausdruck zu geben, zweiter keinen Zweifel darüber aufkommen zu lassen. Dass eine solche Verständigung nicht erkauft werden könnte mit dem Verzicht auf lebenswichtige deutsche Interessen oder gar einer Preisgabe von Forderungen, die ebenso im allgemeinen menschlichen Recht wie in der nationalen Würde und Ehre unseres Volkes begründet sind. Mit Befriedigung hat die deutsche Regierung aus den Antwortschreiben der KL-Königlich-Britischen Regierung und den mündlichen Erläuterungen des Königlich-Britischen Botschafters entnommen, dass die Königlich-Britische Regierung auch ihrerseits bereit ist, das deutsch-englische Verhältnis zu bessern, es im Sinne der deutschen Anregungen zu entwickeln und aufzubauen. Die Königlich-Britische Regierung ist dabei ebenfalls überzeugt, dass die Lösung der unerträglich gewordenen deutsch-polnischen Spannung die Voraussetzung für eine Realisierung dieser Hoffnung ist. Seit dem Herbst des vergangenen Jahres und zuletzt im März 1939 wurden der polnischen Regierung mündlich und schriftlich Vorschläge unterbreitet, die unter der Berücksichtigung der damals zwischen Deutschland und Polen bestehenden Freundschaft eine für beide Teile annehmbare Lösung der strittigen Fragen ermöglichen konnten. Es ist der Königlich-Britischen Regierung bekannt, dass die polnische Regierung glaubte, diese Vorschläge im März dieses Jahres endgültig ablehnen zu müssen. Sie hat diese Ablehnung zugleich zum Vorwand oder Anlass genommen, militärische Maßnahmen zu treffen, die seitdem eine fortgesetzte Steigerung erfuhren. Schon in der Mitte des vergangenen Monats hat der polnische Staat tatsächlich mobil gemacht. In Verbindung damit haben zahlreiche Übergriffe in der freien Stadt Danzig stattgefunden, hervorgerufen durch polnische Behörden, mehr oder weniger drohend ultimative Forderungen wurden an diese Stadt gerichtet. Die Verhängung einer erst zollpolitisch durchgeführten, nunmehr aber auch militärisch und verkehrstechnisch erweiterten Grenzsperre mit dem Ziel der politischen Zermürbung und wirtschaftlichen Zerstörung dieses deutschen Gemeinwesens fand statt. Hinzu kommen himmelschreiende, barbarische Misshandlungen und sonstige Verfolgungen der großen deutschen Volksgruppe in Polen, die bis zur Tötung wie LER dort lebender Deutschen oder zur Verschleppung unter grausamsten Begleitumständen führten. Diese Zustände sind für eine Großmacht unerträglich. Sie haben Deutschland gezwungen, nach monatelangem Zusehen nunmehr ebenfalls die notwendigen Schritte zur Wahrung der berechtigten deutschen Interessen zu ergreifen. Und die deutsche Reichsregierung kann der britischen Regierung nur auf das Ernsteste versichern, dass nunmehr jener Zustand erreicht ist, der ein weiteres Hinnehmen oder auch nur Zusehen ausschließt. Die Forderung der deutschen Reichsregierung entspricht der von Anfang an als notwendig erkannten Revision des Versailles-Vertrages in diesem Gebiet, Rückkehr von Danzig und dem Korridor an Deutschland, Sicherung des Lebens der deutschen Volksgruppen in den restlich Polen verbleibenden Gebieten. 246 Die deutsche Reichsregierung nimmt mit Befriedigung Kenntnis, dass auch die königlich-britische Regierung im Grundsätzlichen überzeugt ist, dass die Endstandin-Lage einer Lösung entgegengeführt werden muss. Sie glaubt weiter anhören zu dürfen, dass sich auch die königlich-britische Regierung keinem Zweifel darüber hingibt, dass es sich hier nicht mehr um Zustände handelt, zu deren Beseitigung Tage oder gar Wochen, sondern vielleicht nur Stunden zur Verfügung stehen. Denn es ist in jedem Augenblick angesichts der desorganisierten Verhältnisse in Polen mit der Möglichkeit des Eintretens von Akten zu rechnen, die hinzuneinmen für Deutschland unmöglich sein könnte. Wenn die königlich-britische Regierung noch immer glaubt, dass diese schwerwiegenden Differenzen auf dem Wege direkter Verhandlungen zu lösen seien, so kann die deutsche Reichsregierung diese Auffassung von vornherein leider nicht mehr teilen. Denn sie hat es ja versucht, den Weg einer solchen friedlichen Verhandlung einzuleiten, wurde aber dabei von der polnischen Regierung nicht unterstützt, sondern durch brüsk eingeleitete Maßnahmen militärischen Charakters im Sinne der schon angedeuteten Entwicklung abgewiesen. Die königlich-britische Regierung sieht zwei Momente als wichtig an, erster, dass durch direkte Verhandlungen schnellstens die vorhandene Gefahr einer drohenden Entladung beseitigt wird, und das zweite der Existenz des im Übrigen dann fortbestehenden polnischen Staates durch internationale Garantien wirtschaftlich und politisch die notwendige Sicherung gegeben wird. Die deutsche Reichsregierung hat dazu folgende Erklärung abzugeben: Trotz ihrer skeptischen Beurteilung der Aussichten solcher direkten Besprechung gehen will sie dennoch den englischen Vorschlag akzeptieren und in diese eintreten. Sie tut dies ausschließlich unter dem Eindruck der wie schon betont ihr zugegangenen schriftlichen Mitteilung der königlich-britischen Regierung, dass auch diese ein Freundschaftsabkommen unter Zugrundlegung der dem Botschafter Henderson gegebenen Anhaltspunkte wünscht. Die deutsche Regierung will dadurch der königlich-britischen Regierung und dem englischen Volk einen Beweis für die Aufrichtigkeit der deutschen Absicht, zu einer dauernden Freundschaft mit Großbritannien zu kommen, geben. Die Reichsregierung muss die britische Regierung pflichtgemäß aber darauf hinweisen, dass sie im Falle einer Neugestaltung der territorialen Verhältnisse in Polen nicht mehr in der Lage wäre, ohne Hinzuziehung der Sowjetunion sich zu Garantien zu verpflichten oder an Garantien teilzunehmen. Im Übrigen hat die deutsche Reichsregierung bei ihren Vorschlägen nie die Absicht gehabt, lebenswichtige Interessen Polens anzugreifen oder die Existenz eines unabhängigen polnischen Staates in Frage zu stellen. Die deutsche Reichsregierung ist unter diesen Umständen daher damit einverstanden, die vorgeschlagene Vermittlung der königlich-britischen Regierung zur Entsendung einer mit allen Vollmachten versehenen polnischen Persönlichkeit nach Berlin anzunehmen. Sie rechnet mit dem Eintreffen dieser Persönlichkeit für Mittwoch, den 30. August 1939. 247. Die Reichsregierung wird die Vorschläge einer für sie akzeptablen Lösung sofort ausarbeiten und diese, wenn möglich, bis zur Ankunft des polnischen Unterhändlers auch der britischen Regierung zur Verfügung stellen. 124, siehe auch Nummer 128, Berichte des britischen Botschafters Henderson an Lord Halifax über seine Unterredung mit Adolf Hitler am 29. August 1939. Die BFP 7 Nummer 490. In London eintreffend 21 Uhr und 15 Minuten, Herr Hitler übergab mir die deutsche Antwort heute Abend um 19 Uhr und 15 Minuten. Übersetzung des vollen Wortlautes wird so bald als möglich folgen. 3. Die Not bemerkt, dass die deutschen Vorschläge niemals irgendeine Verringerung der polnischen Lebensinteressen zum Ziele gehabt hätten und erklärt, dass die deutsche Regierung die Vermittlung von England im Hinblick auf den Besuch eines polnischen Bevollmächtigten in Berlin annehme. Die deutsche Regierung rechnet auf die Ankunft eines solchen Bevollmächtigten morgen, Dienstag, den 30. August. 4. Ich bemerkte, dass dieser Satz wie ein Ultimatum klinge, aber nach einigen heftigen Bemerkungen versicherten mir beide, Herr Hitler und Herr V. Ribbentrop, dass nur beabsichtigt sei, die Dringlichkeit des Augenblicks zu betonen, da zwei voll mobilisierte Armeen einander gegenüberstehen. 5. Ich sagte, dass ich diesen Vorschlag sofort an die Regierung seiner Majestät weiterleiten werde und fragte, ob, wenn solch ein polnischer Bevollmächtigter kommen würde, wir annehmen könnten, dass er gut empfangen werden würde und dass Besprechungen auf der Basis völliger Gleichheit geführt werden würden. Die Antwort Herrn Hitlers war, natürlich Stern. 6. Deutsche Forderungen wurden erklärt, die Revidierung des Versailles-Vertrags zu sein, nämlich die Rückkehr von Danzig und des Korridors zu Deutschland. Sicherheit des Lebens der deutschen Volksminderheiten im übrigen Polen, die Not schließt mit der Feststellung, dass die deutsche Regierung sofort Vorschläge für eine annehmbare Lösung ausarbeiten und die englische Regierung unterrichten werde, wenn möglich noch vor dem Eintreffen des polnischen Bevollmächtigten. DBFP 7 Nummer 493, in London eintreffend 22 Uhr und 25 Minuten, das Interview heute Abend war stürmischen Charakters und Herr Hitler weit weniger vernünftig als gestern. Zeitungsmitteilungen von heute Abend, dass neuerdings 5 Deutsche in Polen getötet worden sind und Nachrichten über die polnische Mobilmachung haben ihn augenscheinlich erregt. 2. Er sagte wieder, dass er die englische Freundschaft allem anderen in der Welt vorziehe, aber dass er nicht deutsche Lebensinteressen opfern könne, und dass es für ihn ein unerträglicher Vorschlag SMR sei, in solch einer Sache einen Handel zu machen. Alle meine Versuche, diese völlig falsche Darstellung des Falles richtig zu stellen, schienen keinen Eindruck auf ihn zu machen. 248. 3. In Beantwortung seiner wiederholten Behauptung, dass indirekte Verhandlungen mit Polen, wenngleich auch von ihm angenommen, zum Scheitern verurteilt sein würden, sagte ich seiner Exzellenz, dass deren Erfolg oder Misserfolg von seinem guten Willen oder dem Gegenteil abhinge und dass die Wahl bei ihm läge. Es war indessen meine zwingende Pflicht, ihn nicht im Zweifel darüber zu lassen, dass ein Versuch, Polen seinen Willen durch Gewalt aufzuzwingen, ihn unvermeidlich in direkten Konflikt mit uns bringen würde. 4. Es wäre zwecklos gewesen, über einen Waffenstillstand zu sprechen, da dies nur davon abhängen kann, ob Herr Beck oder irgendein anderer polnischer Vertreter nach Berlin kommen würde oder nicht. 5. Ich habe das Wesentliche der deutschen Antwort an den französischen Botschafter berichtet und von ihm dringend verlangt, der französischen Regierung zu empfehlen, dass sie der polnischen Regierung zu einem sofortigen Besuch Herrn Becks raten solle, da dies meiner Ansicht nach die einzige Chance sei, jetzt einen Krieg zu verhüten. Herr Hitler blüffe nicht und es könnte jeden Augenblick losgehen. Ich gab der Meinung Ausdruck, dass die polnische Regierung, wenn sie dies täte, nicht nur die Welt davon überzeugen würde, dass sie ihr Äußerstes getan hätte, da andere schwerlich weniger erleiden würden als sie selbst, es aber ihre Pflicht sei und es auch in ihrem Interesse läge, diesen letzten Versuch zu machen. 6. Der italienische Botschafter, der Hitler unmittelbar nach mir sprach, kam auch, um mich zu besuchen. Herr Hitler war, so sagte er, ziemlich ruhig und teilte ihm das Wesentliche der deutschen Antwort an die Regierung ihrer Majestät mit. Der italienische Botschafter unternahm es auch, der italienischen Regierung vorzuschlagen, dass sie der polnischen Regierung in demselben Sinne Vorstellungen machen solle. 7. Ich habe die Zuversicht, dass die Regierung ihrer Majestät auch ihrerseits einen Weg finden wird, in gleicher Weise zu handeln. Die Absätze 5, 6 und 7 sind im BBB Nummer 80 weggelassen. DBFP 7 Nummer 508 vom 30. August, in London eintreffen 4:20, die deutsche Antwort machte mir den Eindruck, dass sie von Herrn Hitler selbst entworfen worden sei. Ich empfand dies sofort, als ich sie las und muss zugeben, dass sie mir als sehr enttäuschende Antwort angesichts der würdevollen, passiven und vernünftigen Not der Regierung ihrer Majestät erschienen ist. Zweiter. Ich ließ Herrn Hitler über meine Enttäuschung nicht im Zweifel, ob es nun recht oder unrecht sei, so empfand ich, dass ich wie Herr Hitler in seinem eigenen Spiel auftreten müsse. Er gab mir die Gelegenheit an einer Stelle geringerer Bedeutung, indem er behauptete, dass ich oder die Regierung ihrer Majestät sich nicht im Mindesten darum kümmerten, ob in Polen Deutsche abgeschlachtet würden oder nicht. Daher ging ich daran, Herrn Hitler zu überschreien. Ich sagte ihm, dass ich auf solche Reden weder von ihm noch sonst jemand hören würde. Solch eine Äußerung sei unstatthaft und ein Beispiel seiner ganzen Übertreibung. Ich fügte noch ziemlich viel hinzu, wobei ich mit größter Lautstärke sprach. Ich weiß nicht, was V. Ribbentrop oder Dr. Schmidt dabei gedacht haben, weil ich dabei die ganze Zeit Herrn Hitler bös angestarrt habe. Er gab keine Antwort 249 und setzte in derselben heftigen Sprache während des ganzen Interviews fort, wenn er Krieg haben wolle, so würde er ihn haben. Er sprach über die militärische Stärke Deutschlands und über Kriegführung bis zum letzten Mann. Ich sagte, dass England nicht weniger entschlossen sei und noch ein bisschen länger aushalten würde, als es Deutschland könnte, und so weiter und so fort. Dritter. Ich mag unrecht gehandelt haben, aber ich empfand, dass die Lage es erforderte und es zwecklos gewesen wäre, beherrscht geblieben zu sein und vernünftig zu argumentieren. Ich bedauere es sehr, wenn ich übertrieben haben sollte, aber ich gestehe, dass ich es mit vorgefasster Absicht getan habe und mit der besten Absicht 125 Entwürfe und Skizzen für die deutsche Antwort vom 29. August auf das britische Memorandum vom 28. August 1939. Adab BD. 7 Nummer 422 nach der ANG. 1 der Herausgeber der Adab waren zu dem Komplex 2 weitere Aufzeichnungen vorhanden, die aber nicht abgedruckt wurden. I. Es besteht Einverständnis hinsichtlich des Verfahrens, nämlich a. Zuerst Lösung des deutsch-polnischen Problems, b. Dann Erörterung der allgemeineren Fragen zwischen den Großmächten. 2. Zwischenfälle und Misshandlungen müssen sofort aufhören. Hierzu empfiehlt sich sofortige Einrichtung internationaler Kontrolle auf polnischem Boden. Die deutsche Presse wird sich alsbald beruhigen, sobald diesen Übelständen ein Ende gesetzt ist. 3a. Mit direkten deutsch-polnischen Verhandlungen einverstanden. B. Die Unabhängigkeit Polens soll dabei nicht beeinträchtigt werden. Unabweisbare Interessen Polens werden respektiert werden. C. Unabweisbare deutsche Interessen wären dabei genauso zu respektieren, sonst haben die Verhandlungen keinen Sinn. D. Unter diesen Voraussetzungen bin ich bereit, einen mit allen Vollmachten versehenen polnischen Unterhändler zu empfangen. E. Gegen eine internationale Garantie, zum Beispiel eine englisch-russische, für das erreichte Ergebnis keine Bedenken. 4. Nach Lösung deutsch-polnischen Problems mit allgemeineren Verhandlungen mit England einverstanden. Das Programm wäre auf diplomatischem Wege vorzubereiten. Enger Kreis, zunächst nur Großmächte, Festlegung der Tagesordnung. Welches sind die von der britischen Regierung angedeuteten Zusätze? Rüstungsbeschränkungsproblem wird auch deutscherseits als wichtiger Programmpunkt angesehen. Anlage, Skizze einer Antwort an England 1, die Reichsregierung ist bereit, Vertreter der polnischen Regierung, die mit allen Vollmachten versehen sind, zu Verhandlungen über die deutsch-polnischen 250 Streitfragen in Berlin zu empfangen. 2. Falls die Verhandlungen angesichts der bestehenden Lage noch zum Erfolg führen sollen, müssen sie am 30. August beginnen und innerhalb kürzester Frist abgeschlossen werden. 3. Die polnische Regierung hat sofort wirksame Maßnahmen zu treffen, um allen Zwischenfällen und Ausschreitungen auf ihrem Gebiet ein Ende zu setzen. Sobald dies geschehen ist, wird sich die deutsche Presse von selbst beruhigen. 4. Die Verhandlungen müssen auf der Grundlage geführt werden, dass nicht etwa nur die wesentlichen Interessen Polens, sondern auch die wesentlichen Interessen Deutschlands berücksichtigt werden. 5. Als unterste Grenze für die Berücksichtigung der wesentlichen Interessen Deutschlands sieht die Reichsregierung die folgende Regelung an: a. Das Gebiet der Freistadt Danzig wird uneingeschränkt mit dem Deutschen Reich wieder vereinigt. B. Polen wird eine seinen wirtschaftlichen Bedürfnissen entsprechende Benutzung der Verkehrswege und Verkehrsmittel auf Danziger Gebiet unter anderem durch Einräumung eines Freihafens gewährleistet. C. Die Verbindung zwischen Ostpreußen und dem übrigen Reich wird dadurch wiederhergestellt, dass das Gebiet des Korridors bis südlich zu einer Linie, die etwa 20 Kilometer südlich der Netze und der Städte Bromberg, Thorn und Straßburg verläuft, wieder mit dem Deutschen Reiche vereinigt wird. Jedoch bleibt das Gebiet der Stadt Gedingen unter polnischer Souveränität. D. Polen erhält eine exterritoriale Eisenbahn- und Autostraßenverbindung durch den Korridor nach Danzig und Gedingen. E. Zur Behebung der sich aus dem Nebeneinanderleben verschiedener Volksgruppen ergebenden Schwierigkeiten werden die dem polnischen Volkstum angehörigen Bewohner des Korridors unter internationaler Kontrolle im Austausch mit einer entsprechenden Anzahl von in Polen ansässigen Volksdeutschen umgesiedelt. Bei Überreichung obigen Papiers wäre dem britischen Botschafter mündlich noch zu sagen, 1, dass sich die in dem englischen Memorandum erwähnte Frage der Garantie nach Ansicht der Reichsregierung durch die von England und Frankreich bereits mit Polen abgeschlossenen Verträge erledige, 2, dass die Reichsregierung bei der vorstehend angegebenen deutsch-polnischen Regelung davon ausgehe, dass die von ihr vorgeschlagenen und von der britischen Regierung grundsätzlich angenommenen Verhandlungen über eine Neugestaltung der deutsch-englischen Beziehungen sich unmittelbar anschlössen.